Meister, gleichgesinnte Flattergeister, rauben sich des Wortes Kraft, des Wortes Kraft. Gleichgesinnte Flattergeister, rauben sich des Wortes Kraft. Gleichgesinnte Flattergeister, rauben sich des Wortes Kraft, rauben sich des Wortes Kraft. Keine Nutzenschaft. Belial mit seinen Kindern suchet ohne dem zu hindern, dass es keine Nutzenschaft. Gleichgesinnte Flattergeister, rauben sich des Wortes Kraft. Gleichgesinnte Flattergeister, rauben sich des Wortes Kraft. Kinder, so betone dem zu hindern, dass es keine Nutzenschaft. Belial mit seinen Kindern, so betone dem zu hindern, dass es keine Nutzenschaft.